بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم، نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، wir machen weiter bei dem Thema eine Reise ins Jenseits, bei der Vortragsreihe eine Reise ins Jenseits. Und wir sind angekommen bei dem Thema das Verhältnis der Höllenbewohner im Gegensatz zu den Paradiesbewohnern und wie viele Leute diese Umma werden das Paradies betreten, ist der erste Punkt. Und wir werden auch inshallah eine kleine Tour durch Jannah machen und in den nächsten Vorträgen werden wir dann Jannah behandeln inshallah. Und Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt im Bukhari, er sah die Menschen und die Engel zeigten ihm, was geschehen wird. Und er sah eine große Schar an Menschen, die einem Propheten folgten. Und dann sah ich einen Propheten mit 10 Anhängern und dann einen Propheten mit 5 Anhängern und er sah einen Propheten mit keinen Anhängern. Und dann sah ich eine große Schar und fragte den Engel, ist das meine Umma? Sie sagte nein. Und dann sagten sie, schaue zum Horizont. So blickte er zum Horizont und sah eine große Anzahl Leute. Und Jibril sagte ihm, dass dies seine Umma ist. Und 70.000, die vorstehen, oder 70.000 von ihnen, werden ohne Abrechnung ins Paradies eintreten. Und das hatten wir auch schon erwähnt im letzten Vortrag. Das ist auch, es gibt auch ein Hadith, dass mit den 70.000 weitere 70.000 eintreten werden. Also von den 70.000 pro Person 70.000. Und eine andere Überlieferung, die auch auf dem basieren, Rasulullah sagt in Bukhari, ich war mit den Engeln und der Engel sagte mir, schaue zum Horizont. So blickte ich zum Horizont und sah den Horizont versperrt von den Gesichtern der Menschen und ich blickte zur anderen Seite und sah sie blockiert von den Gesichtern von Menschen. Da fragte mich Allah, O Muhammad, bist du zufrieden? Ich sagte, ja, O Allah, ich bin zufrieden. Und Allah sagte, und ich werde dir dazu 70.000 geben, die ohne Abrechnung ins Paradies eintreten werden. Rasulullah, er wollte eine große Umma. Er sagte auch in einem Hadith, heiratet und habt viele Kinder, denn ich möchte stolz auf euch am Tage der Auferstehung sein. Und die größte Umma ist die von Muhammad, in Surah 2, Vers 127. O Kinder Israels, gedenkt meiner Gunst, die ich euch erwiesen, und dass ich euch vor den anderen Weltenbewohnern bevorzugt habe. Allah subhanahu wa ta'ala wird Adem a.s. rufen am Tage der Auferstehung. Adem wird sagen, Lebek, ya Allah, zu Diensten. Allah wird dann sagen, hol die Leute oder schmeiß die Leute rein in die Hölle. Er wird fragen, O Allah, wie viele? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt ihm, von jedem 1999. Das heißt, von das Verhältnis das von 1000 Höllenbewohner, ein Paradiesbewohner. Also, und Rasulullah sagte, das ist, wenn die Haare der Kinder ergrauen, die Schwangere ihr Kind verliert und die Leute trunken aussehen, aber nicht sind. Die Sahaba fragten, ja Rasulullah, wer ist der eine Akzeptierte? Und Rasulullah sagte, freut euch, die eine Person ist von euch und die 999 sind von Yajuj und Majuj. Und er sagte, bei dem, in dessen Hand meine Seele liegt. Ich hoffe, dass sie ein Viertel der Paradiesbewohner ausmacht. Die Sahaba schrien, Allahu Akbar. Man sagte Rasulullah sallallahu alaihi, ich hoffe, dass sie ein Drittel der Paradiesbewohner ausmacht. Die Sahaba sagten, Allahu Akbar. Er sagte, ich hoffe, dass sie die Hälfte der Paradiesbewohner ausmacht. Sie sagten, Allahu Akbar. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam, ihr Muslime im Vergleich zu den Kuffar seid wie ein schwarzes Haar auf der Haut eines weißen Stieres oder wie ein weißes Haar auf der Haut eines schwarzen Stieres. Ja, ne, das Verhältnis von einem Muslim. Also von den Muslimen und den Kuffar ist, dass die Kuffar viel mehr sind. Das heißt dann, dass die Hölle auch viel mehr Bewohner haben wird, ja, schlussendlich oder letztendlich. Und Rasulullah sagt in Tirmidhi, die Leute von Jannah sind geteilt in 120 Reihen. 80 Reihen von dieser Umma und die anderen 40 von den anderen Umam. Ja, eine Umma füllt schon 80 Reihen. Und die anderen, übrigen 60, nee, 20, 40 sind von den anderen Umam. Umam ist die Mehrzahl von Umma, ja, eine Gemeinde. Und Rasulullah sagt in Sahih Muslim: Ich werde der erste Fürsprecher im Paradies sein, und kein Gesandter unter den Gesandten hat sich eine große, hat solch eine große Umma bezeugt, wie ich bezeugt habe. Und wahrlich, es wird einen Nabi geben mit nur einem Anhänger. Toll. Also, wir sehen, dass die Umma von Mohammed sallallahu alaihi wasallam die Umma sein wird, also die am meisten im Paradies vertreten sein wird. Also, das erste Verhältnis sehen wir so. Und wir haben auch gesehen, dass es Enbiya geben wird, Gesandte Allahs, die vielleicht nur ein kleines Dorf an Gläubigen hatte, vielleicht 20 Personen, der andere hat vielleicht 10, der andere 5, der andere hat 2, der andere hat einen Gläubigen und ein anderer Prophet hat gar keine Gläubigen mit sich und wird die Umma alleine auferstehen. Na. Jetzt machen wir schon eine Tour durch Jannah und es ist wichtig, darüber nachzudenken, weil die Gedanken an Jannah die Freude daran erhöhen und das Gedanken an, Gedenken an Jahannam erhöht die Furcht davor. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns an diese Akhira immer erinnern. Also diese Vortragsreihe kann man sich sozusagen öfter anhören, damit man sich immer wieder daran erinnert. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 32, Vers 14, 16: Sie rufen ihren Herrn in Furcht und Ge Begehren an. Ja, ich glaube, das war eine Aussage von Ibn Qayyim, rahimullah. Also, das wie ein Vogel mit zwei Flügeln. Der eine Flügel hat die Hoffnung und der andere Flügel hat die Furcht. Wenn jemand zu viel oder zu stark in sich fürchtet, er wird dann an der Barmherzigkeit Allahs verzweifeln, weil er sich zu stark fürchtet und wird daran zugrunde gehen. Und jemand, der sich zu viel Hoffnung macht und er sagt, und er macht ständig Sünde und sagt, Wallahu ghafur rahim, Allahu ghafur rahim und so weiter, der wird dann fahrlässig. Er wird mit den Sünden sehr leicht umgehen und das wird ihn zerstören. Deswegen ist es wichtig, eine Waage zwischen diesen beiden zu haben. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt in der Hadith des Bukhari: Die Gläubigen, nachdem sie von der Hölle errettet werden, werden bei einer Brücke zwischen Paradies und Hölle und neutrale Vergeltung wird ausgeführt für Fehler, die sie untereinander getan haben. Nachdem sie gereinigt werden werden, ist es ihnen erlaubt, das Paradies zu betreten und bei dem, in dessen Hand meine Seele ist. Jeder von ihnen wird seinen Wohnort im Paradies besser kennen als seinen Wohnort in Dunya. Weil der Sohn Adam, weil wir sind Kinder Adams, a.s. Wir sind seine Kinder und Adam, a.s. ist ursprünglich aus Jannah. Die Heimat der rechtschaffenen Kinder Adams, der muslimischen rechtschaffenen Kinder Adams, ist das Paradies. Und deswegen kennst du dein Haus dort auch besser, wie du es hier in der Dunya kennst. Und vom Tage der Abrechnung wirst du sehr durstig und hungrig sein, und die Sonne hat auf dich gebrannt, wie wir erwähnt haben, 50.000 Jahre. Aber die rechtschaffenen Gläubigen sind unter dem Schatten. Die werden davon bewahrt. Und nachdem man am Tor angekommen ist, wird man dort versorgt. Was wird das erste Essen und das erste Trinken sein? Die Vorspeise ist Fischleber und das Hauptessen ist ein Stier. Ja, ein Steak. Hauptessen ist ein Steak. Und dieser Stier lebte zurzeit in Jannah oder lebt zurzeit in Jannah und isst von dessen Gras und wird dann geschlachtet. Also zurzeit lebt dieser Stier in Jannah und isst das Gras und dann wird der dort geschlachtet. Also er wird jetzt schon mal gemästet sozusagen. Vorbereitet und na. Taib. Was ist das Trinken? Das Trinken wird von einer Quelle namens Selsabil sein. Und dieser Hadith ist in Muslim. Thauban berichtet, während ich neben dem Gesandten Allah stand, kam einer der Rabbiner, also ist ein jüdischer Gelehrter, und sagte, Friede sei auf dir, O Mohammed. Und dann Thauban sagt, so schuckte ich ihn so stark, dass er beinahe fiel. Da sagte der jüdische Rabbiner, warum schubst du mich? Ich sagte, warum sagst du nicht, O Gesandter Allahs? Und da sagte der Jude, wir nennen ihn bei dem Namen, dem seine Familie ihm gab. Der Gesandte Allah sagte, ja, das ist mein Name. Ja, mit anderen Worten, also kannst du mich so nennen. Der Jude sagte, ich kam, um dich etwas zu fragen. Und er sagte, nutzt es dir auf irgendeine Weise, wenn ich es dir sage. Ja, ne, man soll nicht unnötig etwas fragen. Man lernt hier auch aus dem Hadith, Rasulullah fragt, nützt es dir etwas, wenn ich dir antworte sozusagen. Ja, ne, dass man nicht unnötig etwas fragt und seine Zeit damit nicht verschwendet, ja, weil Zeit ist sehr kostbar. Und der Jude sagte, ich werde zuhören. Rasulullah sagte, frag. Der Jude sagte, wo werden die Menschen sein, wenn die Erden und Himmel sich ändern? Ja, ne, Yawm al-Qiyamah. Und er sagte, sie werden in der Dunkelheit neben der Brücke sein. Also werden die Leute neben Sirat al-Mustaqim, also was heißt Sirat al-Mustaqim, ja, neben dem Sirat sein, neben dieser Brücke. Und er sagte, der Jude, wer werden die Ersten sein, die die Brücke überqueren werden? Er sagte, die Armen der Muhajirin, die Armen der Auswanderer. Und er wird, der Jude sagt, was wird ihre... Oder fragte, was wird ihre Vorspeise sein? Rasulullah sagte, Fischleber. Und dann fragte der Jude, was wird ihr Essen danach sein? Rasulullah sagte, Ochse, welche aus verschiedenen Pflanzen von Jannah isst. Also ein Ochse, welche aus verschiedenen Pflanzen von Jannah sich ernährt. Dann fragte er, was wird ihr Trinken sein? Und Rasulullah sagte, ihr Trinken wird aus der Quelle von Selsabil sein. Der Jude sagte, du hast die Wahrheit gesprochen. Taib. Also das erste Essen ist die Vorspeise, ist die Fischleber. Und danach als Hauptgericht kriegt man ein Steak von einem Ochsen, der schon in Jannah sich darauf, also gerne darauf vorbereitet wird. Das Trinken wird von einer Quelle sein, die Selsabil genannt wird. Was sind die Stufen in Jannah? Allah sagt in Surah 17, Vers 21, schau, wie wir die einen von ihnen vor den anderen auszeichnen. Aber das Jenseits ist wahrlich größer an Rangstufen und größer an Auszeichnungen. Also es ist ein großer Unterschied zwischen den Bereichen. Es gibt verschiedene Stufen von Jannah und sie unterscheiden sich stark gerne. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass manche in der unteren Stufe die oberen wie Sterne sehen. Also wir sind, wenn wir zum Beispiel im Dunya hier sind und wir sind auf der Straße und es ist wolkenloser Himmel und wir schauen in den Himmel und da erkennen wir viele Sterne. Und man muss sich vorstellen, dann, dass der obere Stern sozusagen ist der eine mit der höheren Stufe in Jannah. Also so das Vergleich sozusagen. In Surah 3, Vers 133. Und beeilt euch um Vergebung von eurem Herrn und um einen Paradiesgarten, dessen Breite wie der Himmel der Erde ist. Er ist für die Gottesfürchtigen bereitet. Und wir bekämpfen uns leider viel, weil a'udhu billah, wegen der Dunya. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja hier, dass man sich anstrengen soll um einen Paradiesgarten, dessen Breite die Himmel und die Erde sind. Aber welche Himmel und Erde? Allah sagt, weil er kann das sehen, ja, in der Sama al-Dunya. Also in Surah al-Mulk. Und wir haben die untersten Himmel geschmückt. Der unterste Himmel, den wir sehen, ist der mit den Sternen und so weiter. Aber ein Paradiesgarten, dessen Breite die Himmel und die Erde ist. Ja'ani alle Himmel und alle Erden. Das heißt, so eine Größe, die wir gar nicht kennen. So riesig, ja'ani. Surah 67, Vers 5. Wir haben ja den untersten Himmel mit Lampen geschmückt und haben sie zu Wurf geschossen gegen die Satane gemacht. Also diese Ayah habe ich erwähnt, und die Planeten und so weiter, die wir kennen, sind alle im ersten Himmel. Und der erste Himmel, wie wir aus einem anderen Hadith kennen, im Vergleich zum zweiten Himmel, ist wie ein Ring in der Wüste. Wenn du einen Ring hast und du schmeißt ihn in die Wüste, du wirst diesen Ring niemals wieder finden. Ja, ne, so ist der Größenverhältnis. Ja, ne? Und so ist es auch im ersten Himmel im Gegensatz zum zweiten Himmel. Der erste Himmel und der zweite Himmel, der zweite ist wie ein Ring in der Wüste. Und der zweite zum dritten ist wie ein Ring in der Wüste. Und der dritte zum vierten ist wie ein Ring in der Wüste. Und der vierte zum fünften ist wie ein Ring in der Wüste. Und der fünfte zum sechsten ist wie ein Ring in der Wüste. Und der sechste zum siebten ist wie ein Ring in der Wüste. Und der siebte zum, im Vergleich zu dem Thronschemel Allahs, ist wie ein Ring in der Wüste. Und der Thronschemel Allahs, im Gegensatz zu seinem Thron, ist wie ein Ring in der Wüste. Und dann hört dieser Hadith auf. So riesig, ja, diese sieben Himmel. So breit, so riesig ist der Paradiesgarten einer Person. Taib. Und Rasulullah sagte, der starke Gläubige ist besser als der schwache Gläubige und in beiden ist Gutes. Also ein starker Gläubiger. Und Rasulullah sagte, die Einwohner des Paradieses, welche die Schlösser über sich sehen, wie ihr das Erscheinen der Planeten seht, wegen ihrem Vorzug über andere. Ja, du bist hier und dann schaust du in den, du bist sagen wir mal in Jannah und dann schaust du in den Himmel und du siehst in dem Himmel wie ein Stern oder ein Planet, ja, ein Palast siehst du. Und das ist der Vorzug des einen über den anderen. Und Surah 55, Vers 46. Für jemanden aber, der den Stand seines Herrn fürchtet, wird es zwei Gärten geben. Und danach beschreibt Allah diese in den weiteren Ayats in Surah Rahman. Und er sagt in Surah 55, Vers 62, unterhalb der beiden gibt es noch zwei andere Gärten. Taib. Was ist die höhere Stufe und was ist die niedrigere? Musa a.s. fragt Allah subhanahu wa ta'ala danach und Allah sagt ihm, dass die niedrigste Stufe das Zehnfache von der Dunya ist. Taib. Das Zehnfache an der Dunya, ja, ne? An der Fläche. Und jetzt rechne mal das Wasser weg, weil das Großteil von dieser Erde ist Wasser. Ich glaube 70%. Und rechne das mal weg, ja, ne, damit wir von, sagen wir mal, in unserer Stadt sogar, dass wir von A nach B laufen, also von der Stadtgrenze A nach B, dauert vielleicht sogar ein paar Stunden schon. Und wenn du danach von die ganze Welt, du läufst in die ganze Welt, dann brauchst du sehr viele Jahre. Und wenn du noch das Zehnfache dazu hast, danach sogar um deinen eigenen Paradiesgarten zu erforschen, wird dich viele Jahre dauern. Wenn du in Jannah bist und dein Paradiesgarten, und da hast du erstmal hunderte Jahre von Entdeckungsabenteuer. Und dann fragt er Allah subhanahu wa ta'ala, Musa a.s. fragt Allah subhanahu wa ta'ala nach der höchsten Stufe in Jannah. Allah sagt ihm dann, das hat kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und kein Herz sich jemals vorstellen können. Ja, das können wir uns gar nicht vorstellen, was dort ist, weil unser Verstand ist begrenzt auf die Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala begrenzt hat. Und die höchste Stufe, die hat nur einer, und wer ist das? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und das ist Al-Wasila. Al-Wasila, und woher wissen wir das? Nach dem Adhan machen wir eine Dua. Allahumma rabbi hadhihi ad-dawah at-tammah wa salat al-qa'imah und so weiter und so weiter. Wasilata wal-fadilata, also Wasila. Also man bittet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nicht Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, man bittet Allah subhanahu wa ta'ala, dass er Mohammed s.a.w. diese Wasila gibt, diese höchste Stufe sozusagen. Und ein anderer Hadith, wo ich jetzt leider nicht genau weiß, ob das sahih ist, sagte Rasulullah s.a.w., wer diese Dua macht, ich werde Shafa'a machen für ihn an Yawm al-Qiyamah. Und wir hatten über die große Shafa'a schon bereits gesprochen. Taib. Rasulullah s.a.w. wurde gefragt, wer sind die Besten der Shuhada? Wer sind die Besten der Märtyrer? Er sagte, wenn sie aufs Schlachtfeld gehen, blicken sie niemals zurück und drehen niemals ihre Gesichter, bis sie sterben. Wenn sie sterben, lächelt Allah ihnen zu. Und Rasulullah sagte, Wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden anlächelt, bekommt dieser keine Abrechnung. Taib. Sie werden in den höchsten Palästen in Jannah sein, sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Und Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagte auch, derjenige, der sich um eine Weise kümmert, werden er und ich im Paradies so sein. Yani, ob verwandterweise oder nicht. Im Paradies so sein, da, ich glaube, er kreuzte, oder was heißt kreuzte, er legte seine Finger zusammen. Und andere werden, wenn sie im Paradies sind, um Stufen erhöht. Und sie werden sagen, warum? Unsere Taten reichten nur bis hier. Ihnen wird gesagt, weil eure Kinder Istighfar für euch machten. Weil wir wissen ja aus einem Hadith, dass drei, wenn ein Mensch stirbt, dann ist sein Buch der Taten geschlossen, außer in drei Dingen. Erstens ist eine Sadaqa Jariya, das heißt eine Wohltätigkeitsding. Zum Beispiel, er hat eine Moschee gebaut und diese Moschee, die Leute beten darin und es ist eine Ahlus Sunnah Moschee und der Islam wird richtig dort beigebracht und so weiter. Er kriegt da verloren. Oder er hat Wissen hinterlassen, wovon die Leute profitieren. Oder er hat ein Kind hinterlassen, welches rechtschaffen ist und Allah um Vergebung für ihn bittet. Und so weiter. Oder er war im Murabit, er war im Ribat und ist dort verstorben. Dann endet sein Lohn auch nicht bis Yawm al-Qiyamah. Und wir beenden hier inshallah und machen nächstes Mal weiter mit Al-Jannah. الله وسلم والله أعلم وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.